Genau, wenn nicht, Norbert, wirst du mir sagen. Ich werde heute tatsächlich einen Diskussionsaufschlag bieten, oder das ist zumindest mein Anliegen, nämlich zur Geschichte oder sagen wir Ereignisgeschichte der NATO-Osterweiterung oder einiger wesentlicher Stationen auf der einen Seite. Und ein bisschen möchte ich eingehen auch auf das, was in der wissenschaftlichen Literatur, beziehungsweise jetzt auch in populäreren Artikeln zum Teil als Putinismus bezeichnet wird, also die spezifische Konstitution des Putin-Regimes in Russland. Zum Inhalt. Ich habe jetzt die Präsentation im Vortrag nicht durchgesprochen. Ich vermute mal, dass wir so in etwa 45 Minuten hinauslaufen. Vielleicht ist es auch kürzer, länger wahrscheinlich eher nicht. Und möchte so grob vier Stationen mit euch durchwandern quasi. Also zuerst einmal möchte ich die von Norbert schon erwähnte Argumentationsfigur, die auf sogenannte legitime Sicherheitsinteressen Russlands abstellt, eingehen. Und das soll so ein Deutungsmuster ein bisschen charakterisieren. Dann eben auf diese Ereignisgeschichte der NATO-Osterweiterung eingehen. Bisschen auf die Konstitution des Putin-Regimes und dann noch einen kleinen Ausblick vor allem für die Diskussion geben. Und zu Beginn möchte ich betonen, dass mein Anspruch hier ein sehr limitierter ist. Also der Anlass war ja der Essay, den ich geschrieben habe zur Frage des Ukraine-Kriegs. Und da ist eine Fragestellung mir am Herzen gelegen, nämlich wie Mensch sich positionieren soll oder muss zur Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine. Und es war für mich relativ überraschend zu sehen, dass die, sagen wir mal, Friedensbewegung so im Allgemeinen sehr rasch eigentlich eine Gegenposition bezogen hat. Also ich denke, das ist fast durchgehend innerhalb dieser Strömung so eine geteilte Position, dass Waffenlieferungen kategorisch abgelehnt werden. Und das hat mich nicht nur überrascht, sondern durchaus schockiert und habe dann begonnen, diesen Essay zu schreiben und auch durchaus im Austausch mit drei Kolleginnen ja, so gewisse Orientierung zu schaffen. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich nur ein Diskussionsaufschlag. Erstens einmal, weil meine eigentliche Fragestellung im Essay eine sehr begrenzte war, obwohl der Essay sehr weit ausholt, aber ich hatte den Eindruck, dass man diese Frage der Waffenlieferungen diskutieren zu können, da ein bisschen einen größeren Kontext aufspannen muss. Ich mache keine originäre Forschung zu diesen Fragen. Im Essay geht es am Ende dann vor allem auch noch um die Perspektive einer sozialökologischen Transformation. Also da bin ich fachlich sehr stark verankert, aber die anderen Thematiken ergeben sich eher aus dieser konkreten Fragestellung, die mich einfach umgetrieben hat. Und wahrscheinlich auch viele andere Leute umtreibt momentan, also wie man sich zu Waffenlieferungen positioniert. Das wird hier nicht das Thema sein, sondern eben nur ein kleiner Ausschnitt dieses Essays, der einen Blick wirft auf die Geschichte der NATO-Osterweiterung. Und drittes Anliegen, das ich mit dem Essay verfolgt habe und auch hier für mich nochmal wichtig ist, ein bisschen, sagen wir mal, mehr wissenschaftliche Quellen auch in die Debatte hereinzubringen, weil ich glaube, dass relativ viel Forschung betrieben wurde zu einigen Fragen, die jetzt eine Rolle spielen in der politischen Diskussion und die akademische Literatur, man möchte fast sagen, naturgemäß kaum rezipiert wird und das nicht nur schade ist, sondern ich glaube, da wesentliche Gesichtspunkte in der Debatte dann auch verloren gehen oder unterbelichtet bleiben, beziehungsweise die Diskussion solcher politischer Fragestellungen einen Nutzen ziehen könnte aus einer breiteren Rezeption der verfügbaren Literatur. Von der habe ich natürlich auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil rezipieren können. Ich habe relativ viel recherchiert und dann mich konzentriert auf einige wesentliche Publikationen. Das einmal soweit zum Hintergrund oder zu meiner Motivation, zuerst einmal den Essay zu schreiben und dann auch hier einige Thesen vorzustellen. Das heißt, woran ich mich primär abarbeite, jetzt auch in dem Vortrag, ist das, was ich so als Deutungsmuster bezeichnen würde in Teilen der Linken und hier unter Anführungsstrichen auf dem Slide zusammengefasst, so in wenigen Aussagen, das dann eben lauten würde, Beispielsweise USA bzw. NATO und EU haben legitime Sicherheitsinteressen Russlands bedroht. Der Ukraine-Krieg ist zu verurteilen, aber eine notwendige Folge der fortwährenden US-Dominanz. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und dieses Deutungsmuster geht vermutlich sehr oft mit einer Ablehnung von Waffenlieferungen einher. Eine Aussage, die man öfters liest dann in entsprechenden Aufrufen und Texten, ist beispielsweise Waffen verlängern den Krieg. Deutungsmuster ist an sich ein theoretisches Konzept, das sehr oft angewandt worden ist in der sozialen Bewegungsforschung. Sind im Prinzip verschiedene Aspekte, die da verdichtet artikuliert werden und vor allem der Mobilisierung von Akteuren dienen sollen, Deutungsmuster verschränken, nämlich genau drei Dimensionen oder drei wesentliche Dimensionen einer Problemkonstruktion, einer Lösungskonstruktion und einer Motivkonstruktion. Das heißt, in politischen Diskussionen bemühen sich Akteure, Deutungsmuster auszuformulieren, zu artikulieren und entsprechend zu verankern und Allianzen zu bilden, um ihre Forderungen und Interessen letzten Endes durchsetzen zu können. Das heißt, ich denke, diese Diskussion könnte man mit diesem Konzept vielleicht versuchen zu analysieren. Problem- und Ursachendiagnose ist also der erste wichtige Teil eines Deutungsmusters. Da wird festgestellt, wer ist das Opfer, was ist ungerecht, wer ist schuld oder verantwortlich für den betreffenden Missstand. Der Lösungsansatz gibt dann an, wer sollte was, vielleicht auch mit welchen Strategien tun. Und die Motivkonstruktion ist ebenfalls sehr wichtig, vor allem für die Mobilisierung von Akteuren. Die geht vor allem darauf ein, warum das Problem gelöst werden sollte. Wird dann auch oft mit Metaphern natürlich gearbeitet oder mit emotionalisierten Begriffen oder Ausdrucksweisen in solchen Deutungsmustern. Ich kann hier keine systematische Analyse bieten, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, der bei mir eine Rolle gespielt hat in der Vorbereitung auf den Vortrag und bei der Verfassung des Essays. Und auf die Problemdiagnose den Fokus zu legen, ist insofern politisch interessant und wichtig, weil empirisch gesehen Problemdiagnose und Lösungsansatz oft korrespondieren. Es gibt sicherlich keine strikte Koppelung, aber die Problemdiagnose schafft schon einen gewissen diskursiven Korridor, innerhalb dessen dann eben verschiedene Lösungsansätze als legitim erscheinen, andere von vornherein ausgeschlossen werden oder marginalisiert bleiben. Und wie schon erwähnt, ich fokussiere mich nicht nur auf diese Problemdiagnose in diesem Deutungsmuster, sondern vor allem vor dem Hintergrund akademischer Literatur, also einerseits solche, die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden ist, andererseits auch sogenannte graue Literatur. Also es gibt ja eine Reihe von Berichten, Studien, Diskussionspapieren. Und meine erste These wäre, in Abhebung von dem besagten Deutungsmuster, dass die Entwicklung der NATO-Russland-Beziehungen nicht notwendig eskalieren musste. Die zweite These ist, dass der mittelfristig entscheidende Faktor der Eskalation die putinistische Verhärtung des russischen Regimes darstellt. Und wie schon angedeutet, möchte ich dann noch auf methodologische politische Implikationen sehr kurz eingehen, das eher in den Raum stellen für mögliche Diskussionsanregungen. Relativ ausführlich möchte ich auf dieses Deutungsmuster eingehen. Wie gesagt, ich habe das nicht systematisch analysiert. Es wäre, glaube ich, eine lohnende und wichtige Aufgabe. Es ist mehr eine schlaglichtartige Rundschau im Rahmen einiger repräsentativer, also aus meiner Sicht repräsentativer Aussagen, die man in verschiedenen Formaten, Texten zu verschiedenen Zeitpunkten findet, zu dieser Frage der Beziehungen zwischen NATO und Russland. Ja, man kann also relativ weit zurückgehen, beispielsweise auf einen Text von Elmar Altvater, den er 2004 für eine Zeitung verfasst hat und der dann im Internet mehrfach auftaucht, teilweise ein bisschen veränderter Form. Und in diesem Text 2004, den Elmar Altvater geschrieben hat, im Hinblick auf den Irakkrieg 2003, kommen schon einige wesentliche Gedanken zum Ausdruck, die diesem Deutungsmuster unterliegen. Und ich lese hier durchaus einiges vor, weil ich glaube, dass vielleicht auch ganz interessantes Material ist für die weitere Diskussion. fällt hervorgehoben dann immer von mir einige für mich besonders signifikante Aussagen. Also hier steht bei Altvater, manche Beobachter interpretieren bereits den Krieg gegen Jugoslawien als Maßnahme zur Komplettierung der neuen NATO-Zange, die von den baltischen Staaten im Norden über Polen, die Tschechische Republik, Ungarn bis Griechenland und die Türkei reicht. Russland wird auf diese Weise eingekreist und gleichzeitig entsteht eine Brücke von Westeuropa zum Nahen und Mittleren Osten. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass mir bestimmte Ausdrücke da ins Auge fallen, also Zange, Einkreisen, Brücke bauen, sind also sehr, sagen wir mal, es wird ein sehr aggressiver Impuls mit diesen Metaphern unterstellt oder suggeriert. Dann spulen wir ein paar Jahre weiter in die Gegenwart. Sarah Wagenknecht, 10.05.2014, wird zitiert in einem Zeitungsbericht. Wenn wir von Aggressoren reden, was ist denn dann die US-Politik? Russland hat legitime Sicherheitsinteressen, doch der Westen hat sie seit Jahren ignoriert. Er hat Russland gedemütigt durch die NATO-Osterweiterung, die geplante Raketenstationierung. Dass Russland eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern will, ist nachvollziehbar. Daher hat Putin jetzt ein Stoppschild gesetzt. Also hier könnte man natürlich auch weiter analysieren, die also emotionale Färbung dieser Ausdrücke. Also hier wird jemand gedemütigt, also ein Staat gedemütigt, ignoriert. Es wird ein Stoppschild gesetzt. Also das war die Annexion der Krim, das Stoppschild. Und die Unterstützung des Separatismus in Donbass. Jetzt noch in der unmittelbaren Gegenwart längere Zitate. Das erscheint mir hier relativ illustrativ von einer Gruppe in Österreich. Vor Kriegsbeginn, da wird gesagt, eine einseitige Schuldzuweisung an Russland, wie sie von einigen westlichen Regierungen und in den großen Medien vorgenommen wird, ist nicht gerechtfertigt und nimmt zunehmend den Charakter von Kriegspropaganda an. Trotz der Militärmanöver in der Nähe zur Ukraine hat Russland kein Interesse an einem Krieg, der für alle Seiten katastrophale Folgen hätte. Also hier ist wieder das Thema einer angeblichen oder tatsächlichen einseitigen Schuldzuweisung. Und das wird verbunden mit einem sehr starken Wort, nämlich dem Wort der Kriegspropaganda. Dann von Dieter Segert, ehemals Professor für Osteuropa-Studien an der Universität Wien. Ich lese das auch vor. Man dachte offenbar, Rücksicht muss man nicht mehr nehmen, wenn der frühere Gegner schwach am Boden liegt. Diese Sicht war blind für die Sicherheitsinteressen der Gegenseite. Vor diesem Hintergrund kann man die russischen Truppenaufmärsche der vergangenen Monate auch als Versuch werten, endlich Gehör für die eigenen Anliegen zu finden und so weiter. Also hier wird ähnlich wie bei Wagenknecht also ein Bild aufgebaut, dass ein, ja, wie es hier heißt, eben ein schwach am Boden liegender früherer Gegner endlich Gehör für die eigenen Anliegen findet. Dann auf den Nachdenkseiten, ein Medium, das aus meiner Sicht eine ziemlich problematische Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren, wird ein gewisser Chris Hedges, also gibt es einen Artikel von Chris Hedges oder Hedges, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, verwendet das auch sehr starke Worte hier. Die Entscheidung am Ende des Kalten Krieges, die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz mit Russland auszuschlagen, ist eines der ungeheuerlichsten Verbrechen des späten 20. Jahrhunderts. Die Gefahr, Russland zu provozieren, wurde mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion allgemein verstanden. Dieser Verrat wurde durch die Entscheidung verschlimmert und so weiter und so fort. Dann wird Bezug genommen auf eine weitere Verletzung einer Vereinbarung zwischen Washington und Moskau Anfang der 90er. Die hat da behauptet, die russische Invasion in die Ukraine, vielleicht ein zynisches Ziel der westlichen Allianz, festigt nun eine sich erweiternde und wieder starkende NATO und einen grassierenden, unkontrollierbaren Militarismus. Gerald Oberansmeier ist relativ sichtbar in seinen Veröffentlichungen im Rahmen der Solidarwerkstatt in Oberösterreich im März 2022, schreibt er da, dass alle diese Länder mit fliegenden Fahnen in die NATO bzw. die EU gedrängt werden, dann in Bezug auf die Osterweiterung der NATO, ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Will heißen, ist gänzlich falsch. NATO und EU pushten ab den 90er Jahren mit aller Macht westloyale Eliten in diesen Staaten an die Macht und bekämpften politische Kräfte und so weiter, die eine Alternative, fasse ich jetzt zusammen, angezielt hätten. Spätestens das völkerrechtswidrige 78-tägige Bombardement der NATO gegen die gegen Jugoslawien, Bundesrepublik Jugoslawien im Jahr 1999, war eine unmissverständliche Warnung, was ihnen droht, die sich der Expansion Richtung Osten und der marktradikalen Öffnung ihrer Volkswirtschaften in den Weg stellen. Ich habe auch diese Zitate ausgewählt von Oberansmeier, weil die Solidarwerkstatt aus meiner Sicht relativ typisch ist für die Friedensbewegung in Österreich. Da werde ich jetzt nicht mehr alles vorlesen. Im Prinzip der Inhalt ist der gleiche. Oberansmeier beschreibt oder bezeichnet die Ukraine hier als eine rote Linie für Russland, die nicht überschritten werden darf. Und er meint, das hätte einen nachvollziehbaren Hintergrund. In der Ukraine stationierte Atomwaffen könnten in wenigen Minuten Moskau und andere strategische Zentren in Russland erreichen und zerstören. Es sei also auch nachvollziehbar, dass Putin entsprechend reagiert. Hier eben wieder diese Formulierung, es handele sich um ein legitimes Sicherheitsinteresse Moskaus und so weiter und so fort, dass die Osterweiterung der NATO nicht auch auf die Ukraine ausgedehnt wird. Und er hält fest, die aktuelle Krise ist Teil eines globalen und seit längerem bestehenden Konflikts, dessen Wurzeln im Anspruch der USA liegen, dass Amerika wieder die Welt führt, wie es der US-Präsident formuliert. Und so weiter. Und er schließt, dagegen lehnen andere, darunter Russland, eine westliche Dominanz ab und wollen als gleichberechtigte Partner in einer multipolaren Weltordnung respektiert werden. Also es geht um Respekt in dieser Passage, Gleichberechtigung, Multipolarität sind also auch so Ausdrücke, die wiederkehren in entsprechenden Texten. Letztes Beispiel, Peter Wahl, Attac Deutschland, da gibt es ein Hintergrundpapier der Arbeitsgruppe Globalisierung und Krieg. Offenbar steht das also im Zusammenhang mit den Forderungen, die Attac Deutschland dann erhoben hat und ganz ähnlich Attac Österreich, wo eben Waffenlieferungen abgelehnt werden und auch die kämpfenden Truppen in der Ukraine explizit von der Solidarität ausgenommen werden. Oder nicht explizit, aber sie werden ausgenommen, indem auf zivile Bevölkerungsgruppen Bezug genommen wird, explizit. Und Peter Wahl schreibt hier beispielsweise, Russland übernimmt jetzt Praktiken, wie sie in dieser Radikalität bereits von den USA und der NATO eingeführt wurden und so weiter. Im Konflikt mit Russland wird das Machtpotenzial seit Jahren in voller Breite genutzt, allerdings unterhalb der Schwelle der offen militärischen Konfrontation. Unter dem etwas verharmlosenden Begriff Sanktionen führt Washington einen Wirtschaftskrieg, der über die Jahre immer weiter eskaliert wurde. Und so weiter. Also er stellt es so dar, als wäre der Protest gegen die NATO-Osterweiterung zunächst kraftlos gewesen und wäre jetzt mit der Konsolidierung der politischen und ökonomischen Strukturen stärker, quasi kraftvoller geworden, wenn man dieses Adjektiv umdreht. Mir fällt hier auf, dass suggeriert wird, dass die sozusagen die Erfinder, der jetzt in der Ukraine zur Anwendung kommenden Strategien die USA und die NATO seien und dass es eigentlich schon eine militärische Konfrontation seit vielen Jahren gibt zwischen Russland und den USA bzw. der NATO. Allerdings, wie er sagt, unterhalb der Schwelle der offen militärischen Konfrontation. Da geht es dann weiter und er schließt die Passage, die hier zitiert wird, mit der Diagnose, dass Versuch einer Partnerschaft mit den USA und der EU auf Augenhöhe an mangelnder Bereitschaft der USA gescheitert wären. Ich glaube, das ist das Vorletzte. Gibt es da noch was Neues inhaltlich? Ja, in dieser Passage aus dem gleichen Dokument von Peter Wahl wird noch Bezug genommen auf russische Minderheiten, die oft diskriminierenden Bedingungen ausgesetzt sind, darunter auch in den EU-Ländern Estland und Lettland, die eben auch ein weiteres Sicherheitsproblem dargestellt hätten aus Sicht Russlands. Und das ist vielleicht besonders prägnant und auch eine ganz interessante Fragestellung. Wenn Russland meint, die NATO an ihren Grenzen sei eine Bedrohung, was spricht dann eigentlich dagegen, dass die NATO sich den Grenzen fernhält? Überhaupt nichts. Es sei denn, die NATO verfolgt tatsächlich die Absicht, Spannungen zu erzeugen und Russland unter Druck zu setzen. Zurückkehrend zu dem Konzept des Deutungsmusters. Legitime Sicherheitsinteressen Russlands, könnte man die Problemdiagnose also insoweit zusammenfassen. Die NATO setzt auf einen Marktliberalismus, der notfalls militärisch durchgesetzt wird. Die NATO zielt auf einen Regime Change in oder einen Angriff auf Russland. Daher ist die Wahrnehmung der NATO durch das russische Regime als Bedrohung nachvollziehbar. Und ich würde sagen, dass die Problemdiagnose eigentlich auch beinhaltet, dass das primäre Opfer ein unter Anführungszeichen erniedrigtes Russland sei. Lösungsansatz ergibt sich dann in loser Korrespondenz dazu, wie hier in einigen Slogans oder Stichworten angedeutet, indem man eben ein bedingungsloses Ende im Grunde der Kampfhandlungen von beiden Seiten fordert, im Sinn von die Waffen nieder. Friedensverhandlungen werden regelmäßig in den entsprechenden Publikationen eingefordert für eine, wie es dann manchmal oder immer wieder heißt, gemeinsame Sicherheitsarchitektur. Sehr prominent ist die Forderung oder der Vorschlag einer Neutralität der Ukraine. Zum Teil werden auch Wirtschaftssanktionen abgelehnt. Wenn wir auf die motivationale Ebene zu sprechen kommen, denke ich, ist hier einerseits relevant, dass hier oft die Gefahr eines Dritten Weltkriegs in dieses Deutungsmuster hineingeflochten wird, also Faktor Angst, wenn man so möchte. Und zum anderen würde ich meinen, dass auch ein Fortschritt in dieser angeblichen sogenannten Multipolarität gesehen wird, nämlich gegenüber einer einseitigen US-Dominanz. Wie gesagt, das ist keine systematische Analyse, aber vielleicht ist das ganz interessant, um dieses Deutungsmuster besser diskutierbar zu machen oder so verschiedene Dimensionen unterscheiden zu können. Ja, diese Tabelle zeigt eigentlich auch schon die zentrale Aussage meines, wie gesagt, mehrfach einzugrenzenden Inputs. Ich habe diese Tabelle mit leichten Änderungen übernommen aus einer Publikation von Zigankov 2018. Und die Kernaussage ist hier eigentlich, dass wir es mit einem Auf und Ab in diesen Beziehungen zwischen NATO und Russland zu tun haben. Daher hier in der ersten Spalte unter der Überschrift Krise, die Nummern 1, 2, 3, also Zigankov unterscheidet drei Krisen, Etappen. Dazwischen gab es Phasen der Annäherung, der Entspannung, eines gewissen Optimismus. Grün habe ich hier Phasen der Osterweiterung eingefärbt und in Rot diese Krisenetappen, die Zigankov unterscheidet. Entsprechend dann die Jahreszahlen bzw. die Zeiträume. Dann in der dritten Spalte sieht man die jeweiligen NATO-Aktionen und dann in der rechten Spalte Wahrnehmung durch die Regierung Russland. Und ich finde diese Tabelle nicht nur interessant, weil sie im Prinzip die Kernaussage meines Inputs schon zusammenfasst, sondern weil sie inhaltlich im Grunde genommen sehr ähnlich ist einer Argumentation, die Forsberg-Herr 2015 in einem Paper entwickelt haben. Und ich finde das insofern signifikant, weil diese drei Autoren durchaus unterschiedliche Perspektiven auf die Frage der NATO-Russland-Beziehungen haben. Zigankov hat, wenn ich das so sagen darf, durchaus mehr Verständnis für die Einschätzung, dass die NATO eine Bedrohung sei für Russland. Also er stellt relativ stark auch ab auf ethnozentristische Dynamiken, sowohl in der Westpolitik als auch in der Politik Russlands, während Forsberg-Herd vielleicht auch zu optimistisch werden, wenn sie die Phasen der Annäherung beschreiben. Das ist so ein bisschen die Bandbreite eigentlich in der akademischen Literatur, aber aus meiner Sicht konvergiert diese Bandbreite durchaus in dieser für mich wesentlichen Aussage, dass das Verhältnis zwischen NATO und Russland verschiedenen Konjunkturen unterworfen war seit den 90er Jahren und es nicht unbedingt eine strukturell angelegte Eskalation ist, was wir jetzt in der Ukraine sehen, sondern es verschiedene Weichenstellungen gegeben hat, die auch anders hätten erfolgen können mit wahrscheinlich anderen Konsequenzen in der Gegenwart. Diese Aussage würde ich auch bei Zigankov begründet sehen, obwohl, wie gesagt, er eine etwas andere Perspektive hat als Forsberg und Herd. Und wie gesagt, die Tabelle ist aus dem Paper von Zigankov. So, jetzt gehe ich da sozusagen diese Ereignisgeschichte durch, um der ein bisschen mehr, nicht Farbe zu verleihen, weil die hat die Tabelle auch schon, aber um ein bisschen konkreter noch zu werden. In den 90er Jahren, Forsberg-Herd bezeichnet es so als die romantische Phase der NATO-Russland-Beziehungen. sind natürlich die Gespräche zwischen der USA und der UdSSR in den Vordergrund zu stellen im Hinblick auf die damals zu erwartende Wiedervereinigung Deutschlands. Baker, Gorbatschow waren hier die Hauptakteure. Und der Inhalt dieser Gespräche und deren Ergebnisse sind Gegenstand einer Kontroverse, die auch eine Rolle spielt im Hinblick auf die politische Positionierung im Konflikt in der Ukraine. Die Kontroverse dreht sich vor allem darum, ob die USA und oder andere NATO-Mitglieder, vor allem Deutschland, der UdSSR zumindest informell einen Stopp der NATO-Osterweiterung jenseits von Ostdeutschland zusicherten. Das ist eine ziemlich komplizierte, vielleicht auch komplexe Debatte, weil es um viele historische Details geht und auch erst im Laufe der letzten Jahre offenbar entscheidende Quellen freigegeben worden sind. Und es gibt hier ein Paper, ich glaube aus 2020, von Marc Tauchenberg, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe. Ich kann übrigens die Literatur, die ich selbst gesammelt habe, sehr gern zur Verfügung stellen über WeTransfer. Könnte ich die der Krise zukommen lassen, also wenn sich jemand vertieft mit diesen Publikationen beschäftigen möchte. Also das heißt, das ist eine wichtige Kontroverse, glaube ich, für diese Frage, inwieweit die Politik der NATO zwangsläufig die Reaktion von Putin hervorgetrieben hat. Und hier sind, glaube ich, mal zuerst zwei Punkte festzuhalten, nämlich der erste Punkt, unabhängig davon, was tatsächlich in diesen Gesprächen Anfang der 90er Jahre, also vor allem im Februar 1990, vereinbart worden ist oder gesagt worden ist, so waren das jedenfalls keine Aussagen gegenüber Russland, gab es damals nicht als Staatssubjekt, und es gibt auch keinen schriftlichen Vertrag für irgendwelche Zusicherungen. Das heißt, die Debatte, die sich an diesen Gesprächen entspinnt, ist letzten Endes die, wie stark verbale Zusicherungen moralisch und politisch binden. Man könnte argumentieren, dass die Bindekraft solcher verbalen Zusicherungen, schriftlich wurden die nicht niedergelegt, also es gibt Protokolle, es gibt Pressekonferenzen, aber es gibt keinen schriftlichen Vertrag mit irgendeinem Bezug zur NATO-Osterweiterung. Das heißt, die Frage ist, wie stark solche verbalen Zusicherungen binden, und da könnte man sagen, die binden am stärksten, wenn sie mit einem Zugeständnis der Gegenseite einhergegangen sind. Und da wird es dann eben sehr schwierig, irgendwelche gesicherten Aussagen zu treffen auf Basis der historischen Datenlage. Es ist schlicht unklar, wie die Akteure der UdSSR damals die Aussagen von Baker, Genscher und anderen verstanden haben, nämlich ob das wirklich ein Deal war für die Akzeptanz der NATO im Osten des wiedervereinigten Deutschlands. Das war nämlich damals die unmittelbare Frage. Das heißt, die UdSSR hat offenbar relativ früh akzeptiert oder es für sehr wahrscheinlich erachtet, dass Ost- und Westdeutschland sich wieder vereinigen werden. Und die Frage, die UdSSR aber damals vor allem interessiert hat, war, wie die NATO sich dann positionieren wird. Das heißt, die Frage war einerseits, ob Deutschland überhaupt ein NATO-Mitglied bleiben wird und wenn ja, ob es in Ostdeutschland NATO-Truppen geben wird. Das war so eine Periode von offenbar 2-3 Monaten, wo all diese Fragen sehr virulent waren und eine große Unsicherheit bestanden hat. Die USA, ich finde diese Analyse relativ überzeugend, hat die NATO-Osterweiterung nicht als Ziel an sich begriffen, hat sicherlich darauf geachtet, Einfluss in Europa zu behalten. Aber an sich war das Interesse eigentlich, eine übergreifende politische Stabilität in Europa zu garantieren. Das hat auch die UdSSR, haben die Akteure der UdSSR auch so gesehen, dass die USA gewissermaßen nötig sind, als, weiß nicht, wie man sagen sollte, passende Metapher, Puffer oder Kontrolleur zwischen Deutschland und der UdSSR. Die Argumentation oder der Gedankengang war damals offenbar bei vielen Politikern, dass wenn Deutschland nicht mehr NATO-Mitglied wäre, Deutschland selbst Atomwaffen sich aneignen würde und das dann tatsächlich eine Gefährdung der Sicherheitsinteressen der UdSSR dargestellt hätte. Das heißt, die USA war da eigentlich auch von russischer Seite oder von sowjetischer Seite damals ein für wichtig erachteter Akteur. in diesen Diskussionen. Genau, diese Folie ist da abgerissen. So. Okay, tut mir leid, da gibt es ein paar Wiederholungen in den Slides. Ich fahre fort. Der Punkt ist, dass sich diese Haltung der USA wahrscheinlich oder offenbar relativ rasch geändert hat, vom Februar 1990 an, wo zuerst der Hintergrund eigentlich war, die dominante sogenannte Sonnenfelddoktrin aus den 70er, 80er Jahren, wo das Ziel eigentlich eine Finnlandisierung, wie das geheißen hat, eine Finnlandisierung Osteuropas war. Das heißt tatsächlich so ein neutraler Bereich zwischen der US-dominierten und der sowjetischen Einflusssphäre. Es ist also anzunehmen, dass diese Doktrin am Anfang noch nachgewirkt hat, im Sinn von, okay, also der im Prinzip der Zusammenbruch des Ostblocks bedeutet jetzt, dass dieses langfristige Ziel der US-Außenpolitik Wirklichkeit wird. Und ganz offenbar hat sich diese Einschätzung dann relativ rasch gewandelt, nämlich im Zuge der wachsenden Erkenntnis, dass die UdSSR tatsächlich nicht mehr die Ressourcen hat, eine tatsächliche Einflusssphäre zu begründen und zu verteidigen. Das heißt, man hat, wenn man das so zusammenfassen will, erkannt, dass oder die Konsequenzen erkannt davon, dass die UdSSR den Kalten Krieg verloren hat, wenn man so will, und keinen relevanten oder unmittelbar relevanten Machtfaktor darstellt. Nach 1991 wollten die ehemaligen Warschauer Paktländer oder viele davon in die NATO aufgenommen werden. Erste Aussagen, zum Beispiel vom damaligen ungarischen, ich glaube, Außenminister gab es sogar schon 1990. Diese Debatte ist wahrscheinlich auch aus taktischen Gründen von Akteuren der NATO eine Zeit lang hinterangehalten worden, um die UdSSR nicht zu alarmieren. Hat aber nichts daran geändert, dass die Länder Osteuropas oder einige davon relativ rasch dieses Ansinnen dann auch expliziert haben, in die NATO aufgenommen zu werden. Die NATO selber hat 1994 den Beschluss gefasst, weitere Länder aufzunehmen, und 1997 ist dann der Beitritt Tschechiens, Polens und Ungarns erfolgt. Wie stellt sich die Situation vor oder im Zuge dieser ersten NATO-Osterweiterung dar? Einerseits ist, denke ich, klar, dass die ehemaligen Warschauer Paktländer, die dann an die NATO herangetreten sind, befürchtet haben, weiterhin oder erneut Teil einer russischen Einflusssphäre zu werden. Das hat sich, das stand also in eklatanten Widerspruch zur Orientierung auf die EU hin, die da relativ rasch sich dann auch durchgesetzt hat, und die NATO-Mitgliedschaft hat im Denken osteuropäischer Länder vor allem auch den Sinn gehabt, die EU-Mitgliedschaft zu erleichtern, also den Prozess der Angliederung an die EU zu beschleunigen. Der Jugoslawienkrieg hat dann auch Ängste ausgelöst, militärische Sicherheit vielleicht vernachlässigt zu haben, und hat also auch diese mit der NATO verbundenen Agenten entsprechend aufs Tapet gebracht. Die NATO selber hat sich eigentlich in einer Position relativer Schwäche befunden im Vergleich zu den Jahrzehnten davor und hat eine stärker politische Rolle verfolgt, beziehungsweise war allgemein auf der Suche, wenn man so möchte, nach einer Mission, die den veränderten weltpolitischen Verhältnissen angemessen ist. Russland hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt durch die NATO-Osterweiterung eine Schwächung der NATO oder eine weitergehende Schwächung der NATO erwartet, im Sinn eines quasi zahnlosen Tigers, der zwar viele Mitglieder hat, aber eben auch viel mehr Kosten durch diese Mitglieder beispielsweise, und auch keinen klaren geopolitischen Auftrag. Und auch für die NATO selber war das Verhältnis von Kosten und Nutzen einer Erweiterung zunächst uneindeutig, gab es also verschiedene Stimmen, manche, die Osterweiterung befürwortet haben, andere, die dagegen waren. Es war also eine Situation, wo auch die NATO-Osterweiterung selber aus Sicht der NATO keineswegs eine vollkommen eindeutige Dynamik war. Ganz interessant ist, dass es Anfang der 1990er Jahre bereits eine Diskussion gegeben hat zu einem NATO-Beitritt Russlands in den Gesprächsprotokollen zwischen Gorbatschow und Mitterrand. Ich habe das selber nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Fragt Gorbatschow an einer Stelle tatsächlich, was die USA sagen würden, wenn Russland oder die UdSSR Mitglied der NATO werden wollte. Wird also manchmal auch in der Diskussion zitiert. Also das war eine relativ offene Phase, wo verschiedene Ideen diskutiert worden sind. Und eben auch ein NATO-Beitritt Russlands nicht das völlig jenseitig gewollten hat. Nach diesem von Vorwerk her so bezeichneten romantischen Phase kam es dann relativ rasch zu einer Abkühlung durch eine stärker nationalistisch geprägte Außenpolitik Russlands. Russland und USA haben durchaus Bemühungen gezeigt, substanziellere Kooperation anzubahnen. Wurde also das Partnership for Peace, also Russland wurde Teil des Partnership for Peace-Programms. Das war zwar eine formalisierte Kooperation, es gab aber dann keine praktischen Implementierungen dieses Programms. Ab 1996 wird dann die Ablehnung der Osterweiterung durch Russland deutlicher artikuliert. 1999 erarbeitet die NATO eine neue Doktrin und hier verschärft sich die Skepsis oder die Kritik Russlands an der NATO, unter anderem deshalb, weil Russland nicht eingebunden wurde in die Entwicklung dieser Doktrin. Es war also in diesen Jahren oft offenbar die Diskussion, inwieweit man Russland das Recht zugestehen sollte, die NATO-Politik in irgendeiner Form mitzubestimmen. Und das war auch offenbar eine relativ offene Diskussion, die bis zu Vetorechten hingegangen ist, die man Russland in bestimmten Fragen, wo manche Akteure Russland in bestimmten Fragen ein Vetorecht eingeräumt hätten oder einräumen wollten. Die Kritik Russlands an der neuen NATO-Doktrin hat sich fokussiert auf den Umstand, dass in dieser Doktrin zufolge die NATO auch ohne ein Mandat der UNO oder der OSZE Aktionen durchführen kann. Der Kosovo-Krieg 1999 hat dann diese Kritik oder nochmal dazu beigetragen, dass diese Kritik sich verschärft hat. Ab 2000, also mit der Präsidentschaft Putins, kam es interessanterweise zu einer erneuten Annäherung Russlands an die USA. Von Putin selber gibt es da ein interessantes Zitat auf die Frage, ob Russland NATO-Mitglied sein könne. Warum nicht, sagt er, ich schließe so eine Möglichkeit nicht aus, wobei ich wiederhole, insoweit die russischen Interessen berücksichtigt werden, wenn Russland ein Vollmitglied wird. Die russische NATO-Mitgliedschaft wurde damals tatsächlich vom NATO-Generalsekretär von George Bush und Tony Blair unterstützt. Das war also keine Idee, diese Idee hat es gegeben. Sie war nicht jenseitig, sondern tatsächlich ist am Tisch gelegen und hat eine Rolle gespielt in entsprechenden Diskussionen. Ab dem Jahr 2001 hat Russland dann den Krieg gegen den Terror der USA unterstützt, was zu einer weiteren Annäherung geführt hat. 2002 wurde dann erneut ein NATO-Russland-Rat eingerichtet, sozusagen ein Schritt hin zur Kooperation. Gleichzeitig haben sich die USA aus dem ABM-Vertrag zurückgezogen. Das heißt also, man sieht sogar gleichzeitig sehr widersprüchliche und ambivalente Dynamiken am Werk. 2003, in einer Aussage im Jahr 2003 wird Putin zitiert, also betont, dass Russland ein verlässlicher Partner der USA sei in diesem Zitat, weil die nationalen Interessen Russlands und der USA zu einem großen Teil die gleichen sind. Die NATO hat sogar ein Büro für militärische Kooperation in Moskau dann eröffnet und es gab sogar gemeinsame militärische Übungen. Trotz des Irakkriegs 2003 und den Farbrevolutionen in Georgien und der Ukraine 2003 und 2004 hat Putin damals diesen Annäherungsprozess weiterhin positiv bewertet. Allerdings, also verweist wieder auf die Ambivalenz dieses Verhältnisses, allerdings hat er 2005 auch den Zerfall der UdSSR als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet in seiner Rede an die Nation. Das wird ja auch öfters zitiert in den Medien, diese Aussage. Seitens der NATO wurde in dieser Periode die Kritik an der autoritären Verhärtung des russischen Regimes, die da einsetzt, lauter. 2007 tritt Putin damit hervor, dass er völkerrechtswidrige NATO-Aktionen und den NATO-Beitritt Georgiens und der Ukraine kritisiert. Hier ein Zitat von ihm: Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem wir ernsthaft über die gesamte Architektur der globalen Sicherheit nachdenken müssen. Russland zieht sich zu diesem Zeitpunkt auch aus dem Conventional Forces in Europe Vertrag zurück, der also die Bewegung von konventionellen Truppen reguliert. Und 2008 kommt es zum Georgienkrieg. 2009 hat Obama den Versuch gestartet, das Verhältnis zwischen NATO und Russland erneut zu verbessern, unter dem Titel einer sogenannten Reset-Politik. Er hat auch das geplante Raketenabwehrsystem in Osteuropa zuerst assistiert, ist also eingegangen auf Forderungen Russlands. Russland hat auf der anderen Seite den USA den Überflug nach Afghanistan erlaubt. Das heißt, es kam zu einer relativen Entspannung, durchaus mit materieller Substanz, die aber dann von erneuten Schwierigkeiten abgelöst worden sind. Also diese relative Entspannung hat dann 2010, also im Rahmen der Reset-Politik, hat dann 2010 sogar dazu geführt, dass die USA und Russland die Zusage getroffen haben, Atomwaffen abzubauen in einem neuen Startvertrag. Russland trägt auch die Iran-Sanktionen mit, entspricht also hier auch Wünschen der USA. Es gab da zu diesem Zeitpunkt auch eine erneute Diskussion zur NATO-Aufnahme Russlands. Diese relative Annäherung unter der Headline von Reset bricht ab im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings, wo die USA eine deutliche Unterstützung erkennen lassen für die revoltierenden Kräfte. Und das hat, aus meiner Sicht ist das sehr plausibel, das hat bei Putin offenbar die Angst vor einem Regime-Change tatsächlich virulent werden lassen. Vor allem also das NATO-Bombardement in Libyen war für ihn offensichtlich so ein Menetekel, wie die NATO auch im Hinblick auf Russland agieren könnte oder agieren wird, vielleicht in seiner Sichtweise damals. Diese Verschlechterung der Beziehungen hat sich dann noch einmal verschärft durch die Unterstützung der Maidan-Proteste in der Ukraine durch die USA 2014. Die Reaktion des Putin-Regimes war, wie gesagt, diese verstärkte Befürchtung eines Regime-Change in Russland selbst, und die Annexion der Krim kann man aus meiner Sicht durchaus so interpretieren, dass das nach dem Georgienkrieg 2008 ein Schuss vor den Bug gewissermaßen der NATO sein hätte sollen, auch die Unterstützung der Abspaltung in Donbass. Und man sieht auch in dieser Zeit eine verstärkte Präsenz von Russland in Afrika, vor allem über private Militärfirmen. Und 2015 erfolgt der Einstieg Russlands in den Krieg in Syrien, wo das Regime von Bashar al-Assad unterstützt wird, im Unterschied zu den USA, die die Rebellenkräfte unterstützen. Die nationale Verteidigungsstrategie Russlands, die im Jahr 2015 aktualisiert wurde, erklärt nun die weltweite Dominanz der USA zur Hauptbedrohung Russlands. Das heißt, man sieht in diesem Zeitraum einerseits eine Verhärtung autoritärer Strukturen in Russland, zweitens eine sozusagen auch durchaus materielle Initiativen zur Geltendmachung eines weltpolitischen Anspruchs in Syrien, in Afrika. Und man kann eine Zuspitzung der, wenn man so will, Frontstellung gegenüber der USA beobachten. Der Georgienkrieg, das scheint mir auch relativ plausibel, ist von Putin wahrscheinlich so interpretiert worden, dass nur militärische Aktionen im Grunde genommen wirksam sind gegenüber den Interessen der USA oder der NATO. 2021 wurde die nationale Verteidigungsstrategie Russlands noch einmal aktualisiert. Es gibt hier eine neue strategische Priorität, die sich in früheren nationalen Verteidigungsstrategien Russlands nicht findet, nämlich, Zitat, es geht um prioritär um die Verteidigung der traditionellen russischen spirituell-moralischen Werte, Kultur und des russischen historischen Gedächtnisses. Es kommt dort auch der Begriff der kulturellen Souveränität Russlands vor, der durch die USA, NGOs, EU und so weiter bedroht sei. Das heißt, nach diesem kurzen Durchgang durch einige wesentliche Punkte in der Ereignisgeschichte des Verhältnisses zwischen NATO und Russland, komme ich jetzt zur Frage, welche Rolle diese von mir schon mehrfach angesprochene Verhärtung des putinistischen Regimes oder ja, in Russland gespielt hat für die Eskalation der Spannungen zwischen NATO und Russland. Ich denke, man kann 2007, 2008 so als Wendepunkt oder wichtigen Zeitpunkt identifizieren, wo die russische Demokratie von einer defekten zu einer, wenn man so möchte, gelenkten Demokratie umgebaut wurde und einige Autorinnen und Autoren auch in der wissenschaftlichen Literatur stellen einen faschistoiden Charakter des Putin-Regimes ab ca. 2014 fest, das heißt zeitgleich mit der militärischen Aggression, die sich gegen die Ukraine dann gerichtet hat. Man könnte jetzt natürlich diskutieren über Sinn oder Unsinn des Begriffs des Putinismus, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Deshalb jetzt einfach unter Anführungszeichen. Also was damit in der wissenschaftlichen Literatur gemeint ist, und das scheint mir sehr zutreffend, den Charakter des Regimes auf einen Punkt zu bringen, ist eine Reihe von Merkmalen, die eben auch für faschistische Regime historischer Perioden charakteristisch sind. Zum ersten Mal eine stark personalisierte Herrschaft, die noch abgesichert wird durch gewissermaßen ein politisches Kastensystem, wird auch in den Massenmedien immer wieder mal hervorgehoben, dass Putin im Prinzip sich mit Beratern bzw. Personen umgibt, die also auch aus dem Geheimdienstmilieu der 70er Jahre, im Geheimdienstmilieu der 70er Jahre sozialisiert worden sind und entsprechend auch das Ethos dieser politischen Kaste sehr stark von Geheimhaltung und Loyalität geprägt ist. Die zweite wichtige Komponente hat zu tun mit dem Gefühl, imperiale Größe verloren zu haben. Putin hat das ja selbst angesprochen in dem wiedergegebenen Zitat vorhin. Damit einhergehend eine gewissermaßen Festungsmentalität. Russland sei von fast allen Seiten bedroht, befindet sich also in einer permanenten Verteidigungsstellung. Damit geht, wenn man so möchte, so eine gewisse strukturelle Paranoia auch einher. Und auch das Bemühen um eine nationale Wiederauferstehung bzw. auch Vergeltung für angenommene historische Niederlagen. Die Geheimdienste nehmen im Laufe der Zeit immer stärker an Bedeutung zu. Oppositionelle Kräfte werden immer stärker unterdrückt. Und es kommt zu einer Ethnisierung der russischen Identität, die auch etwas Neues darstellt im Verlauf des Putin-Regimes. Auch, dass die russisch-orthodoxe Kirche gewissermaßen als Staatsreligion aufgebaut wird und wahrscheinlich auch einen erheblichen Einfluss auf die Ideologie Putins ausgeübt hat, ist eigentlich eine Entwicklung neueren Datums. Der Putinismus ist eigentlich zu einem zentralen Bezugspunkt der internationalen Rechten avanciert. Ein Umstand, der, finde ich, offensichtlich ist, aber zu wenig in der Linken gewürdigt wird und berücksichtigt wird oder vielleicht auch nicht ganz richtig eingeschätzt wird. Ideologische Grundlagen, die man jetzt auch in den Aussagen von Putin wiederfindet, sind beispielsweise von Alexander Dugin schon in den 1990er Jahren entwickelt worden. Hier ein Zitat von Dugin 1997, wo er sagt oder schreibt: Als unabhängiger Staat repräsentiert die Ukraine eine schwerwiegende Gefahr für Eurasien insgesamt. Wenn das Ukraine-Problem nicht gelöst wird, ist es vollkommen sinnlos, über kontinentale Geopolitik zu sprechen. Und damit meint er ziemlich sicher die Vorstellung eines russisch dominierten eurasischen Wirtschaftsraums. Sehr signifikant und immer wieder auch Thema in den Massenmedien sind die verstärkten Beziehungen von Akteuren in Russland zur extremen Rechten in den USA und in der EU und natürlich auch die Problematik von Cyberangriffen, um Wahlen zu beeinflussen oder politische Debatten, beispielsweise zu Migration in EU-Ländern zu beeinflussen. Und dazu gibt es einiges an grauer Literatur, das heißt Studien, die online verfügbar sind, die also diese Verbindungen relativ detailliert nachzeichnen. Das war eine dezidierte Politik von Putin, möglichst enge Beziehungen zu rechtsextremen Parteien in verschiedenen EU-Ländern aufzubauen und eben auch zu extremen Rechten in den USA. Da gab es also einen wechselseitigen Austausch, wechselseitige Besuche, Konferenzen, wo man sich getroffen hat, auch materielle Unterstützung. Es gibt ja den oft zitierten Millionenkredit an das Rassemblement National in Frankreich beispielsweise oder auch den Freundschaftsvertrag der FPÖ mit der Partei Putins bzw. mit Medvedevs, die allerdings laut Aussagen der FPÖ keine konkreten Umsetzungen gefunden hat. Wie dem auch immer sei, also das ist eine dezidierte Politik des Putin-Regimes, Klammer gewesen, nämlich Beziehungen zu extremen Rechten in anderen Ländern aufzubauen. Die haben sich aus eigenem Interesse auch sehr stark für diese Beziehungen interessiert. Das Ziel war ganz klar die Destabilisierung der USA und auch von EU-Ländern. Ja, zusammenfassend, Sie sehen oder ihr seht, ich komme schon ans Ende dieses Input. Zusammenfassend würde ich festhalten, was Norbert schon am Anfang erwähnt hat, dass die Entwicklung der NATO-Russland-Beziehungen wechselhaft und ambivalent sich gestaltet hat und aus meiner Sicht die militärische Eskalation nicht unbedingt zwangsläufig war. Ganz klar ist, dass, wenn man diesen Begriff zur Anwendung bringen will, die NATO eine spezifische strukturelle Selektivität aufweist. Das heißt, es gibt natürlich strukturelle Faktoren, die bestimmte Entwicklungen wahrscheinlicher machen als andere. Im Fall der NATO geht es da, denke ich, auf der einen Seite um institutionelle Normen, das Prinzip der freien Bündniswahl und auch das Bekenntnis zur Demokratie, zur repräsentativen Demokratie, das im Gründungsstatut der NATO verankert ist. Es handelt sich ganz offensichtlich nicht um eine rigid und monolithisch zu denkende Struktur, wenn wir an die Türkei denken oder Griechenland zur Zeit der Diktatur oder natürlich an illiberale Demokratien wie in Polen, Ungarn etc. Aber das ist doch eine institutionelle Norm, die NATO, die sozusagen zur NATO gehört und auch eine gewisse Rolle spielt und immer wieder auch zu Kritik geführt hat, warum eben die NATO beispielsweise Diktaturen als Mitglied hat. Bei der Neuaufnahme von Mitgliedern sind offensichtlich die Kriterien verschärft worden im Sinn dieses Anspruchs, repräsentative Demokratie zu verteidigen. Zweiter wesentlicher Punkt der strukturellen Selektivität der NATO ist logischerweise der Dominanzanspruch der USA. Und es gibt ein spezifisches, mittlerweile historisches, deshalb hier ein Klammer-Dilemma der NATO im Verlauf dieser Entwicklung der Beziehungen zu Russland, das in zwei Punkten besteht. Auf der einen Seite findet sich durchgehend im Verlauf dieser Entwicklungsgeschichte die Versicherung, dass Russland keine Bedrohung darstelle, während auf der anderen Seite die NATO eine stärkere und vor allem von den USA unabhängige Rolle Russlands in Europa ablehnt. Seiten Russlands gibt es oder gab es auch ein spezifisches Trilemma in dem Fall, das heißt drei Ziele, die nicht zusammen erreicht werden können, weil sie sich widersprechen. Einerseits strebt das Putin-Regime nach einer gleichberechtigten Führungsrolle neben den USA in der viel zitierten multipolaren Weltordnung. Zweitens strebt Russland nach einem russisch dominierten eurasischen Wirtschaftsraum mit der Ukraine, wie das einmal bezeichnet wird in einem Artikel, mit der Ukraine als Kronjuwel. Und drittens versucht Russland, die militärische Konfrontation mit der NATO zu vermeiden. Das sind also so strukturelle Selektivitäten bzw. Dilemmata, die, glaube ich, zu berücksichtigen sind, wenn man diese Ereignisgeschichte nachzeichnet und die Frage beantworten will, ob diese Eskalation strukturell vorgegeben war oder ein kontingentes historisches Ergebnis darstellt. Ich finde es besonders interessant, jetzt auch für die Diskussion, wenn wir sehen, in welche Richtung sie sich entwickeln wird, methodologische Implikationen zu überlegen. Vor dem Hintergrund des Wunsches, so die eine Ursache der Eskalation festzustellen, und das wird ja oft oder immer wieder auch so eine Ursache dann hervorgehoben, würde ich meinen, dass wir es mit mehrfachen und widersprüchlichen Bedingungen der Eskalation zu tun haben und diese Frage nach der einen Ursache sinnlos ist. Und ganz generell, glaube ich, muss man aufpassen in diesen Post-Hoc, also After-the-Fact-Perspektiven, nicht so eine strukturalistische Interpretation sich zu eigen zu machen. Weil man natürlich vom Standpunkt der Gegenwart aus die Vergangenheit immer als zwangsläufig zur Gegenwart führend interpretieren kann. Das aber meines Erachtens analytisch nicht sinnvoll ist und auch zur Gefahr einer Essentialisierung beiträgt. Man sieht das jetzt auch in den massenmedialen Veröffentlichungen und entsprechenden Statements, wo dann ja also ein quasi russisches Wesen, imperialistisches russisches Wesen, das da so viele Jahrhunderte zurückreicht, konstruiert wird und die Gegenwart quasi als Ausdruck dieser jahrhundertealten strukturellen Prägung interpretiert wird. Und ich also bin da so relativ vorsichtig vor solchen stark auf Strukturen abstellenden Interpretationen. Ich denke, es ist analytisch spannend, sich die Ereignisgeschichte immer also sozusagen so vor Augen zu führen, wie sie sich möglicherweise aus dem Blickwinkel der Akteure zu dem jeweiligen Zeitpunkt dargestellt haben. Und ich denke, ist theoretisch ja, wär's ganz interessant, weiterzudenken im Hinblick auf die von mir erwähnten strukturellen Selektivitäten, die diese langfristigen Entwicklungsdynamiken erklären können, aber eben auch Kontingenz zu berücksichtigen. Was auch ein ganz interessanter methodologischer Gesichtspunkt aus meiner Sicht ist, Diskurse, Akteurinnen, Institutionen gewissermaßen auch als Ressourcen zu verstehen, die für wechselnde Strategien und Schwerpunktverschiebungen zur Verfügung stehen, um eben auch dieser Gefahr der Essentialisierung vorzubauen. Das heißt, wenn sich Putin jetzt auf, keine Ahnung, das Zahnreich beruft oder sonst irgendwas, dann nutzt er Ressourcen, also sedimentierte Diskurse, Wissensbestände etc., auf die er zurückgreifen kann, aber das rechtfertigt nicht, hier irgendwie ein russisches imperialistisches Wesen zu konstruieren, das sich da über die Jahrhunderte durchhält und jetzt den neuesten Ausdruck in Putin gefunden hat. Und natürlich geht es immer auch um ein adäquates Verständnis des Zusammenspiels nationaler und internationaler Dynamiken. Das heißt, diese methodologischen Implikationen, wie man überhaupt so eine Ereignisgeschichte analysiert, fände ich ziemlich interessant für eine Diskussion. Und natürlich die politischen Implikationen. Also das war ja, wie ich betont habe, mein Anlass. Ich habe diese sehr limitierte Fragestellung mir vorgelegt, wie soll oder muss man sich eigentlich zur Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine positionieren. Logischerweise wäre hier sehr spannend zu diskutieren im Hinblick auf die Position zur NATO und US-Politik oder auch im Hinblick auf die Frage der Waffenlieferungen natürlich. Oder auch, was mir besonders interessant erscheint, unser eigenes Verhältnis zu sozialen, politischen Bewegungen in Osteuropa zu reflektieren, also sich mit dem zu befassen, was man so gemeinhin als Positionalität bezeichnet, weil, wie ich glaube, ich habe das im Essay auch angesprochen, weil, wie ich glaube, hier durchaus ein, wenn wir so wollen, eurozentrisch, also ohne jetzt auf die Debatte einzugehen, was Europa darstellt oder sein soll, durchaus eurozentristische Positionalität vorherrscht, wo wenig zur Kenntnis genommen wird, wie sich die Welt aus Sicht von Akteuren in der Ukraine oder anderen osteuropäischen Ländern darstellt. Eine sehr wichtige und schwierige Frage, die zu den politischen Implikationen gehört, die ich auch sehr spannend fände für die Diskussion, ist das Verhältnis einer Transformationsperspektive zu repräsentativer Demokratie, Frage taktischer Bezüge darauf. Und es gibt sicher eine Fülle offener theoretischer Fragen. Ich habe hier nur zwei, die mich interessieren, momentan noch erwähnt, hier zum Abschluss, nämlich den Begriff des Imperialismus wieder mal näher auszuleuchten, nachdem der so eine prominente Rolle spielt in der Diskussion zum Ukraine-Krieg und zweitens mögliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Chinas Position im Weltsystem. Gut, also das war eigentlich eh schon die letzte Folie. Genau. Und bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe auf eine interessante Diskussion.